Hallo, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr hört die neue Episode des Museum Bug Podcast, des lauschigsten aller Museums-Podcasts. Mit mir und mir, der Martha und ich fühle mich nicht angesprochen. Doch, ich bin auch da. Hi, ich bin Matthias. Und der Matthias, genau. Und der Museum Bug, also wir gehen immer in Ausstellungen und in Museen, meistens in Berlin, manchmal aber auch woanders hin. Und da schlawenzeln wir so durch und dann nach einer Stunde, wenn wir da wieder rausgekommen sind, nehmen wir diesen Podcast auf und sprechen über unsere Eindrücke, die wir in diesen Ausstellungen hatten. Und richtig? Trinken dabei was. Und trinken dabei was, ja, genau. Es gibt zwei Dinge, die uns auszeichnen. Das eine ist Lauschigkeit, das andere ist Bier. Genau. Was trinken wir heute denn Schönes? Manchmal ich trinke aber diesmal Bier. Urstoff. Wir trinken ja mal Lamsbräu. Wir müssen ja, mehr Diversität im Getränkespektrum. Ja, aber wir haben heute schon so ein ganz lokales Berliner Heidenpeters. Wir waren in der Markthalle 9. Ja. Lecker. Burger. Was ist denn die Markthalle 9 überhaupt für unsere Nicht-Berliner? Ah ja, die Markthalle 9 ist das Ding, was auf Seite 10 in eurem eurem Stadtführer steht. Das ist eine alte Markthalle, es gab ja in jedem Bezirk so Markthallen, die sind so ein bisschen runtergerockt gewesen und die hat man reaktiviert und da gibt es jetzt lauter coole Locals, die ihre Speisen anbieten. Unter anderem Kumpel und Keule, die machen den besten Burger der Stadt. Da gibt es auch die Tofu-Tussis und alle möglichen anderen. Im Donnerstag ist dann das Streetfood-Markt. Ja. Damit hätten wir den Sponsorenblock auch abgedeckt. Schön wäre. Lasst uns anstoßen. Prost. Prost. Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und jetzt geht's los, Matthias. Du wolltest ganz viele Geschichten über dich und deinen Influencer-Dasein erzählen. Ja. Richtig? Das ist richtig. Schieß los. Das ist richtig. Neueste Neuigkeiten. Genau. Der Matthias-Blog. Genau, das ist der Teil, in dem ich wichtige Sachen erzähle. Das Einzige, was ihr euch aufschreiben solltet. Genau. Und zwar, ihr wisst ja, wir sind der lauschigste aller Museums-Podcasts, aber es gibt überraschenderweise entgegen anderslautender Behauptungen noch andere Museums-Podcasts. Nein, was? Das hätte ich nie gedacht. Ja. Was? Die sind natürlich nicht wir so cool wie wir. Wir sind auf diese Idee gekommen. Ja, das sind halt alles so Nachahmer. Das ist ganz klar. Selbst die vor uns da waren, machen uns eigentlich nur nach, wenn man es genau nimmt. Genau. Und wenn ihr aber wissen wollt, also was es da eigentlich so gibt und warum Podcasts für Museen super cool sind und warum auch euer Museum einen Podcast aufnehmen sollte, anfangen sollte. Richtig. Könnt ihr schauen auf kulturmanagement.net. Da gibt es einen schönen Beitrag, den habe ich geschrieben, der heißt, da ist noch Platz in der Nische. Denn ich meine, sind wir ehrlich, Museumspodcasts sind die Nische in der Nische. Ja, das sieht man hier auch in dem Raum, wo wir gerade sind. Genau, die Nische. Genau, die Ritze in der Ritze. Genau. Genau, das habe ich gemacht. Was habe ich noch gemacht? Ach so, genau, ich war unterwegs im Museum für Kommunikation in Berlin. Oh. Da war nämlich so wieder so ein cooles Instagram-Event, da durfte ich Fotos machen mit Leuten von Hashtag Official Fan of Berlin. Da waren wir unterwegs, das war cool und haben uns die Ausstellung Like You angeschaut. Da geht es um Freundschaften, das war sehr schön. Ah. Ich weiß gar nicht, ob die noch läuft, aber wenn ja, schaut die euch mal an, das war echt ganz nett. Was der Matthias immer so alles erlebt. Ne? Unglaublich. Neben dem, ich fühle mich so langweilig und ja, leer und klar, so faul. Und mal gucken, was er noch zu berichten hat. Irgendwas wollte ich noch erzählen. Bin ich überhaupt mit. Achso, genau, ich wollte noch empfehlen, und zwar die Millantor-Galerie. Kennt ihr die? Ja, nee, Millantor ist natürlich in Hamburg. Ja genau, das ist noch in Hamburg. Gegründet. Und da ist nämlich Hamburg einmal im Jahr, und das ist irgendwie Mitte dieses Jahres, ich habe das Datum jetzt gerade nicht im Kopf, verwandelt sich das Stadion in eine Art Kultur- und Kunstraum mit allen möglichen, mit Installationen, mit Street Art, mit Vorträgen, allem möglichen, super cool. Und da solltet ihr auf jeden Fall hingehen. Und von denen habe ich lustigerweise gerade Socken bekommen mit einem Totenkopf drauf und nein. Und lauter Regenbögen. Das ist sehr, sehr cool. Die ziehe ich demnächst mal an. Genau. Was ist denn der Plural von Regenbogen? Bögen. Bögen. Bögen. Echt? Regenbögen. Regenbögen. Rügenbögen. Rügenbögen. Rügenbogen. Genau, das ist sehr, sehr cool. Du kriegst mittlerweile so Merchandise zugeschickt. Nein, mein Gott, die hatten einen Tag, da stand drin, also bei Instagram, irgendwie heute ist der Tag, wo wir einfach aus Spaß den Leuten was Gutes tun. Und wer schreibt, kriegt, also die hatten irgendwie drei Paar Socken und ich habe geschrieben und dann habe ich tatsächlich ein paar Socken bekommen. Habe mich voll gefreut. Die sind nämlich super bequem und Limited Regenbogen Edition. Also wenn ich mir jetzt einen Instagram-Account klicken würde, dann würde ich, sagen wir mal, nach 2 Jahren auch anfangen, Socken zu bekommen. Ja. So ja. Pi mal Daumen, mal gesagt. Ja, gerechnet. Aber immer in der falschen Größe. Okay, klar. Das ist ja echt spannend. Ja, also so Dinge passieren bei mir und bei euch. Ich weiß nicht, Martha, ist was los gewesen? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Hast du dir Notizen gemacht? Ich guck mal gerade meine Notizen. Ach so, genau, aber ich wollte noch sagen, wir haben ja jetzt einen Newsletter, ne? Das ist so. Da bin ich beim Karneval, das war los. Streicht alles, was ihr bisher gehört habt, das ist das wirklich Wichtige. Willst du erst über den Karneval erzählen? Nein. War da irgendwas Museales? Nein, überhaupt nicht. Nein. Nee, der Karneval ist, das ist ein anderes. Das ist was Persönliches. Mit Whisket und genau. Pützchen. Ich kann auch mal Alarm schreien, wenn ihr wollt. Alarm. Genau. Nee, wir haben jetzt, du hattest mal auf Twitter irgendwie rumgefragt, ob wir auch so ein Oldschool-Newsletter mal machen sollten. Da gab es eine überwältigende Mehrheit von 99,9%, die gesagt haben, mach das mal. Und haben wir jetzt eingerichtet. Ja, das könnt ihr euch gerne anmelden und dann kriegt ihr immer eine Mail mal zugeschickt alle Jubeljahre und da. Ich kann das sehr empfehlen, weil Jörg schreibt es so lustig, dass man eigentlich immer mindestens lächeln muss. Man hat immer was zu lachen beim Jörg, ja. Ne? Genau. Mhm. Ja. Aber da gibt es noch, teilweise, es gibt ja einer, der wurde schon versandt. Einen gibt's. Genau, da war ein lustiges Bild zum Beispiel von uns auch. Ja, aber drin. Man kann uns auch sehen. Das ist Matthias ja sehr wichtig, dass man ihn auch sehen kann. Nee, das ist. Deswegen mag ich so gern Podcast. Das ist das richtige Medium für mich. Ja, aber ihr könnt ja währenddessen ihr hier einen Podcast hört, könnt ihr ja noch Matthias Instagram-Profil so scrollen und dann seht ihr ihn auch. Davon abgesehen wollte ich hier noch erwähnen, diesen fantastischen Newsletter. Also ich sage ja, es ist der Newsletter für die eigentlich keinen wollen. Die können den abonnieren und zwar auf museumbug.net. Da findet ihr den. Und da könnt ihr uns, das ist meine Hausaufgabe für euch, dass ihr uns da mal einen Kommentar da lasst, denn wir wollen mehr Engagement. Genau. Also ihr seid jetzt gefordert. Mhm. Jetzt gucke ich nochmal auf meine Notizen, aber ich kann die alle gar nicht mehr so richtig, ich weiß gar nicht mehr, was ich damit, ich habe hier sowas aufgeschrieben wie, ach so, Museumbug Geburtstag. Wir sind jetzt ein Jahr alt. Martha, du musst die Kerze ausblasen. Jetzt dürfen wir uns was wünschen. Prost. Ja. Prost. Juhu. Genau, dann hatte ich mir noch aufgeschrieben, aber das ist auch alles Quatsch eigentlich, Museum und Coronavirus. Momentan ist gerade diese Zeit von diesem Schnupfen. Und alle drehen irgendwie frei. Ich weiß nicht, wollen wir da irgendwas? Keiner geht mehr ins Museum. Nee, keiner nur geht zum Klopapier klauen. Keiner geht mehr ins Museum. Gute Idee. Echt? Gehst du da immer? Machst du das? Nee, aber die Besuch. Ach so. Hier, meine ICOM-Karte. Ich komme umsonst rein. Wo ist das Klo? Das wäre so geil. Voll der Trick, ey. Die ganzen Museen ausnehmen. Oder so ICOM-Mitglieder, die die ganze Zeit nur Klopapier klauen. Super. Ja, mit ICOM, wisst ihr, da haben wir es ja auch so ein bisschen, da haben wir uns so ein bisschen drauf eingeschossen. Und zumal Matthias ja auch immer Ehrenmitglied ist, bei den diversen Zusammenkünften, die ICOM so plant. Klopapierbeauftragter. Genau. Und darüber hinaus, ja, weiß ich nicht, ist noch was passiert? Martha, Nee, aber wir waren im Museum. Ja. Das war jetzt die Lanzsche Überleitung. Wir waren im Museum. Ja, genau. Also wer aufmerksam unseren ersten Newsletter gelesen hat, weiß, dass wir in einem klitzekleinen Museum gewesen sind mit einem riesig großen Thema. Mhm. Wir waren nämlich im Museum des Kapitalismus. Da, da, da. Da, da, da. Und wir haben alle schon Angst gehabt vorm Podcasten jetzt, weil wir gedacht haben, scheiße, jetzt müssen wir den Kapitalismus erklären und keiner von uns kommt damit so richtig zu Rande. Ne? Aber eigentlich müssen wir auch eigentlich gar nicht. Ne? Und nö, müssen wir nicht. Könnt ihr ja bei Wikipedia nachlesen. Ja, eben genau. Was ist eigentlich Kapitalismus? Was ist denn eigentlich Kapitalismus? Stell mal uns jetzt, komm. Nein. Das sollten wir jetzt immer machen übrigens. Ich finde das eine gute Was Folgentitel? Running Gag. Ja, Running Gag. Nein, ich finde das, also ich finde, wir müssen gar nicht den Kapitalismus erklären, weil ihr sollt da ja alle selber reingehen zum Museum des Kapitalismus. Ich finde es super interessant, dass wir da uns das jetzt ausgewählt haben. Irgendwie, weil das ist ja echt so voll, ich weiß nicht, wie sind wir darauf gekommen? Ich weiß auch nicht. Also bei uns im Büro, da hängt ja so eine Liste, ne? Wir haben mal irgendwann mal so ein Brainstorming gemacht, wo wir überall steht hingehen können. Steht da aber nicht drauf. Und doch. Echt? Steht das nicht da drauf? Museum für Kommunikation. Ansonsten schreibe ich es morgen drauf und streich es direkt. Ja, genau. Ja, oder vielleicht auch nicht, aber irgendwie. Ja, vielleicht steht es drauf. Also ich glaube, wir wollten ja immer wir so. Wir hatten eine eigene Liste. Ja, die habe ich sowieso. Ich führe Listen. Und ihr steht drauf. Genau. Nee, aber wir hatten jetzt auch so große Museen, es muss mal wieder ein kleines her, ne? Mhm. Und irgendwie fanden wir das so irgendwie interessant, weil es halt A, ein kleines Museum ist, B, aber halt, also für mich war es so interessant, weil, ich meine, wo gibt's das schon? Also irgendwie ein Museum, was sich irgendwie so einer Gesellschaftsform widmet. Ich fand's auch super, super cool, dass man überhaupt ein Museum des Kapitalismus macht. Ich finde, es ist so eine, ich weiß noch ganz, also ich weiß noch, dass bei, also als die DDR zusammenbrach, da hat man doch einen Aufruf gemacht, die DDR gehört ins Museum. Weil das ist irgendwie so, ne, System ist jetzt vorbei, veraltet, ja, muss ins Museum. Das ist so im Begriff des, so, jetzt kommt's nicht mehr wieder. Jetzt machen wir ein Museum des Kapitalismus, finde ich irgendwie. Aber ich meine, die haben. Ach so, du meinst, das ist jetzt sozusagen schon zum, also das gehört jetzt schon zum alten Eisen, das ist jetzt schon vergangen. Also ist das Museum ja nicht aufgebaut und das ist auch nicht gemeint. Aber doch, doch, ist tatsächlich so gemeint. Echt? Ich kann das aus erster Hand bestätigen. Ach, Matthias, wieder. Ja, die haben ja, ich glaube, wann haben die aufgemacht? Vor 2 Jahren oder so? Du kennst die Direktorin. Insider-Wissen hier. So, als alter Kapitalist. Haben sie dir auch schon Socken geschenkt? Rote Socken. Wie, wann haben die aufgemacht? Vor 2 Jahren oder so? Und das ging ja hier riesig, tatsächlich ziemlich durch die Presse. Ich meine, ansonsten sind das immer nur hier James Sam Simon Galerie, wir machen irgendwie neue Gebäude auf, aber da ist tatsächlich mal, ging es durch die Presse, weil es einfach so nischig und so spannend ist. Ja, genau. Ich glaube, wir müssen nur mal sagen, also es hat nichts mit dem preußischen Kulturbesitz zu tun. Es hat nichts, es sind kein Futur. Es ist einfach eine ganz kleine Initiative, ganz kleiner Verein, der irgendwie eine Räumlichkeit gemietet hat, Köpenicker Straße, Elge Eisenbahnstraße in Kreuzberg. Beim Forum Kreuzberg? Beim Forum Kreuzberg. Und also nicht in, auf der, in der Liga spielt das so. Auf das der, sollte man vielleicht erstmal sagen. So ein bisschen noch kleiner als das Hanfmuseum. Noch kleiner, ja, das stimmt. So. Und auf jeden Fall, die haben, wie gesagt, vor 2 Jahren aufgemacht, glaube ich, und das war halt, das war ein ging schon ziemlich rum, weil es halt eben so nischig ist und so ein wichtiges Thema und so weiter. Und die waren, also, wie gesagt, das ist ein Verein und zwei von diesen Vereinsmitgliedern waren damals in München auch auf der BVT, der Bundesvolontärinnen-Tagung. Ach, ist das so? Ja. Da hast du sie getroffen? Da war ich und die haben, ich habe die kurz getroffen. Als du noch so ein kleiner Volontär warst? Ja, tatsächlich. Süß. In meinen letzten Tagen des Volontariats war ich da noch. Ja. Genau, und da haben die auch ihr Museum vorgestellt, so als kleinen Vortrag. Und es war natürlich sehr lustig, ne? Irgendwie so ein ganzer Raum voll mit Museumsleuten. Ja. Und dann sitzen da vorne zwei und dann kommt die Frage, ja, warum heißt ihr denn Museum? Und dann kommt natürlich die Antwort, naja, wir spielen so ein bisschen mit dem Begriff, weil der Kapitalismus gehört natürlich eigentlich ins Museum, ne? Ja. Ansonsten die Sammlung und so machen wir nicht. Ja. Und der ganze Raum so, das haben sie um nicht Gottes gesagt. Willen. So, genau. Und alle springen aus dem Fenster. Ja. Oh, genau. Oh Gott, da spricht alle, für was ich stehe. Genau. Genau, aber diese, also die, ja, so weit ich davon weiß, ist es auch nicht so eine durchgehende Gründungsgeschichte, sondern sie haben irgendwie angefangen, das hatte der nette Kollege, dessen Namen ich jetzt wieder vergessen habe, uns auch dort noch erzählt, fängt das ja an in vor ein paar Jahren in dem Festival, kann man das so nennen, 48 Stunden Neukölln, das ist immer so einmal im Jahr ein Wochenende, wo in Neukölln Galerien und so kreative Räume. Ich bin da eigentlich immer unterwegs. Als Kreative. Nee, ich war da früher, jetzt bin ich alt und gehe immer nur noch in die Eckkneipe zum Schnäpschen trinken. Aber daher kommt das, ne? Da haben die irgendwie angefangen und haben einfach nur für ein paar Tage sozusagen ihr Museum des Kapitalismus aufgemacht und dann war das eine Zeit lang wieder nicht und dann wieder eine Zeit lang. Und dann haben sie aber diesen Raum gefunden in Kreuzberg und da sind sie jetzt eigentlich permanent. Mhm. So, das müsste man vielleicht noch dazu sagen, damit man so ein bisschen ja auch nochmal einschätzen kann, was das überhaupt ist. Es ist keine Finanzpower dahinter, es ist ein kleiner Verein. Genau. Das sind alles Ehrenamtliche, die da arbeiten, genau. Und die ja. Da auch alle, die Ausstellungsgestaltung ist auch ehrenamtliche Gelegenheit. Do it yourself. Genau. Nehmen auch keinen Eintritt. Genau. Es gibt so eine kleine, es gibt einen Spendenmarx. So. Marx-Kopf. Genau, da kann man was, einfach mal was reinschmeißen. Genau. Der Marx das gemocht hätte, dass in seinen Kopf dann so Geld reingesammelt wird. Ich glaube schon. Ja? Ja. Ist ja nur Kleingeld. Eben. Genau. Von den Arbeitern. Kleingeld aus dem Marx-Kopf. Genau. Und die haben auch von den Reichen ist das ja. Ja, ja. Ja. Robin Marx. Kreuzberger. Genau. Und auf jeden Fall, die haben auch nicht dauernd offen. Also da muss man schon gucken. Wir waren jetzt am Donnerstag da und da haben sie, glaube ich, um 16 Uhr aufgemacht und haben bis 19 Uhr offen. Ja, weil die Leute auch noch alle was so anderes zu tun haben, ne? Die haben ja auch noch andere Verpflichtungen und so. Das aber finde ich auch voll okay. Und ich glaube, am Wochenende haben sie auch noch Öffnungszeiten. Also das heißt, man sollte auf jeden Fall mal auf die Website schauen, wann die offen haben. Ja. Also einfach so hinzufahren, wie man es sonst so bei Museen macht, wenn es nicht gerade Montag ist, dann, also auf jeden Fall nochmal nachschauen vorher. Genau, und dann, also ich meine, wie ist denn das da? Also da kommt man da rein, dann ist das irgendwie wie so, keine Ahnung, könnte auch, weiß ich nicht, ein kleiner Edeka sein. Wie? Naja, von der Räumlichkeit her. Was kennst du denn für Edekas? Das ist Tante Emma-Laden vielleicht eher. Was? Doch so Edeka? Es gibt doch so klar. Ja, also von der Fläche nicht sehr groß, sagen wir mal so. Ja, so ein Eck, so ein ich dachte eher so eine kleine so ein Eck. Büro-Ding oder so eine Bäckerei oder sowas. Genau, so eine an der Ecke halt. Ja. Ja. Nur halt ohne all das, was wir gerade. Was war jetzt so schlimm an Edeka? Nee, es ist so viel größer. Also stellt euch nicht in Edeka-Supermarkt vor. Rewe City. Ach so. Rewe to go vielleicht. Um die Ecke ist aber so ein super kleiner Edeka auch. Der ist nicht viel größer. Echt? Das heißt, du für also ist das ungefähr egal. So groß wie Saarland, würde ich sagen. Ja. Genau. Damit ihr mal was zum Vergleich. Im Vergleich zu was? Genau. Also es ist nicht sehr groß, es ist nur ein Raum. Und man steht im Grunde auch direkt in diesem Raum. Es ist sehr luftig, sehr. Ja, man merkt, dass das ist natürlich kein Museumsgebäude oder so, sondern es ist halt, da ist halt irgendwie so ein, weiß nicht, vielleicht sonst Büros Gewerbe, oder was auch immer, Gewerbe drin. Und es steht halt leer und da haben die sich jetzt halt reingebaut. Und das merkt man eben auch dem Raum an. Genau. Was haben die da reingebaut? Also, du hast ja gerade schon gesagt, also Museum, wenn man jetzt so einen gestandenen ICOM-Veteran hat, der würde sofort sagen, also das ist kein Museum, weil in der Ausstellung. Du hast ja gerade schon gesagt, es gibt keine Sammlung. Es gibt keine Kasse. Es gibt keinen Shop. Es kann kein Museum sein. Es hat keine Kasse. Es gibt kein Restaurant. Verlassen Sie dieses es Gebäude. Es gibt auch keine Exponate. Also es gibt keine Objekte in Vitrinen oder sowas. Es sind eigentlich alles so, wie man im Fachjargon sagt, Hands-on-Stationen. Richtig? Was zum Anfassen. Ja. Wo man so rumfummeln kann. Könnte man so sagen. Also sind Hands-on-Stationen, also ich würde sagen, grob gesagt sind es so interaktive Informationsstationen. Ja, das ist lustig, ne? Was? Also, naja, es ist halt nicht so, ja, guck mal, hier kannst du irgendwas machen, sondern es gibt immer irgendein Prinzip oder irgendeinen Punkt des Kapitalismus, der durch Machen erklärt wird. Ja, also das ist durchgehendes Prinzip. Und das Schöne daran ist, ihr müsst euch vorstellen, weil das ja alles so ein Verein ist und das ehrenamtlich ist, jede Station ist selbst gebaut auch. Also alles, man sieht so richtig, die haben gesprayt, gemalert, aber auch sehr professionell. Also es ist jetzt nicht billo. Und die haben auch sich über das Design Gedanken gemacht. Das ist durchgehend irgendwie so einem schwarz-weiß. Aber auch Silber Gold, und Gold, lustigerweise. Ja, Gold gehalten. Irgendwie alles rot oder so. Du hattest gedacht, es ist rot? Naja, könnte man ja annehmen. Ja, aber das Witzige ist ja, ich finde, man erwartet sowas kommunistisch-Linkes. Naja, eben. Und diese Erwartungen haben sie eben, finde ich, vom Design her jetzt, finde ich, gar nicht erfüllt. Ja, oder? Vom Design her. Aber man findet, sagen wir mal, man findet das schon, also das, die haben auch schon eine dezidierte Meinung dazu, in welche Richtung sich gesellschaftsgerechter entwickeln soll. Das ist ja ein anderer. Aber ich meine jetzt von der Gestaltung her. Du kommst nicht rein und denkst so, Gott, ist das ein linker Schuppen? Und sind keine Ikonen was da, wollen die bis mir? Auf die Sparbüchse. Ja, und doch, auf dem Klo, das ist auch voll lustig, da sind so Comics, so Marx-Comics, aber so lustige Marx-Comics. Ihr wart nicht auf dem Klo. Nee, wir waren nicht auf dem Klo. Ja, die hängen da hin. Die neue Kategorie. Wart ihr auch nicht auf dem Klo? Ja, ey, ich finde, das sollten wir sowieso mal machen. Wir sollten einfach mal so eine Reihe machen mit, keine Ahnung, Museumsrestaurants oder sanitäre Anlagen und so. Also sowas mal irgendwie aufs Tapet mal bringen. Eine Umfrage machen? Nein, keine Umfrage, aber einfach mal in der Folge das einfach mal so einen Schwerpunkt setzen. Egal, aber das nur am Rand. Ja, aufs Klo gehen, schön Schwerpunkt setzen. Nee, auf jeden Fall wollte ich sagen, was wollte ich eigentlich sagen? Nee, auf jeden Fall, das war alles sehr, man merkte, das war selbst gemacht, aber eben mit System selbst gemacht und nicht irgendwie so, ach, hier baue ich jetzt heute mal so das und der nächste baut das, sondern es war wirklich, hatte so ein durchgehendes Design, ja. Würde ich sagen, schon, oder? Stimmt, ja, auf jeden Fall. Und deswegen, also ihr müsst euch vorstellen, es waren vielleicht so, ich schätze mal, waren das 20 Stationen? Oder ist das zu viel? Ja, so ungefähr. Und der freundliche Mitarbeiter oder freundliche Mensch, der da war, der hat gesagt, es wird auch immer mal wieder was Neues gemacht, aber im Grunde ist es immer so, also das, was wir jetzt auch gesehen haben. Ja. Und sollen wir gleich mal, sollen wir gleich anfangen mit den Stationen oder wolltest du machen? Generell, was mir direkt aufgefallen ist, also oder was ich spannend fand an diesem Ansatz, den die haben mit diesen Hands-on-Stationen war. Ich glaube nicht, dass es Hands-on-Stationen sind. Auf jeden Fall halt Dinge zum Machen. Sagen wir es mal so. Ja. Ist, das ist nicht wie in normalen Museen klingt doof. In anderen Museen ist das, da ist irgendwie ein Text und ein Objekt und so weiter und das erzählt dir dann, also irgendwas und anhand dieses, also in anderen Museen gibt es ja so Hands-on-Stationen, wo du was machen kannst und tun und das erklärt dann nochmal das, was du an dem Objekt oder dem Text schon gelesen hast, sondern du hast ja hier wirklich nur diese Station und so eine Art Anleitung ja dran in drei Schritten, die man irgendwie befolgt und durch das Machen lernst du das erst. Das heißt nicht erst, ich lese erst was und kann es dann nochmal nachvollziehen, sondern ich muss das erstmal machen, um das zu lernen. Ja. Das fand ich irgendwie cool. Erzähl mal von diesen drei Stationen. Warte mal, was war das erste? Das war... Du weißt das am besten, Jörg, glaube ich. Was? Der drei Schritt Diese der drei Information. Schritte mit den Informationen. Ach so, man muss sich, also wenn man vor irgendeine Station gegangen ist, dann war sozusagen der Text immer dreigeteilt und in dem ersten Teil, also im ersten Absatz sozusagen, war beschrieben, was man tun kann, ne? Keine Ahnung, eine Murmel losschießen oder was auch immer oder irgendwo ran drehen. Im zweiten Teil oder im zweiten Absatz wurde dann beschrieben, was man dann sieht. Und im dritten Teil eigentlich sozusagen die Interpretation dessen, also was kann man daraus, die Erkenntnis, das, was man da irgendwie lernen kann. Ja. So, das war immer so, das ist eigentlich das durchgehende textliche oder, wie soll man sagen, Stationsverfahren. Aber das ist auch sehr, sehr cool, weil man lernt das bei der ersten Station und du weißt, wie der ganze Rest funktioniert. Da gibt es nicht nochmal eine Textebene und nochmal hier was und hier ist der große A-Text an der Wand, wenn du den nicht gelesen hast. Ja, das gibt's alles. Gibt's alles nicht. Es gibt immer Stationen und mit dem gleichen Informationsaufbau. Und wir können euch das ja mal exemplarisch an unseren Stationen, die wir am coolsten fanden, sagen. Also ich fand am coolsten... Also warte mal, vielleicht sollte man nochmal ganz so vogelflugmäßig sagen, also an den Stationen wurden so zum einen so, sagen wir mal, integrale Sachen des Kapitalismus erklärt, wie was funktioniert, ne, so mit, keine Ahnung, mit Produktion, Produktionsmittel, Mehrwert und so weiter. Dann ging es darüber hinaus, aber eben halt auch um Dinge wie Zwänge. Das ist das große Thema übrigens. Das Museumpark-Jahresthema ist Zwang. Fühlt Zwang. Euch gezwungen, diesen Podcast zu hören. Das ist mein Ziel für dieses Jahr. Nein, aber also im Grunde genommen, also Zwänge und Diskriminierungen, also sozusagen die The Dark Side of Capitalism. Und es ging auch um Kolonialismen. Irgendwie dabei. Also es wurden auf jeden Fall einige, sagen wir mal, Themen, die mit Kapitalismus zusammenhängen, sozusagen abgehandelt und jeweils immer an unterschiedlichen von diesen Hands-on-Stationen. Richtig? Ja. Ja. Ja, oder? Genau, das wollte ich nur mal kurz sagen. Ja, also ich würde noch gar nicht, also ich würde gar nicht sagen, irgendwie so, dass wenn man da hingeht, dass dann der Kapitalismus erklärt ist. Also ich glaube, das, vielleicht ist das gar nicht das Ziel gewesen, sondern einfach das Ziel, sich an diesen Stationen mit dem System, in dem man lebt, dem das bewusst zu machen. Ja. Also so hatte ich mich gefühlt. Ich habe gedacht, ach ja, stimmt, so läuft es ja. Und das mache ich mir ja, weil ich ja in diesem System lebe und das System mich durchdrungen hat. Ja, ist ja so. Ja. Mache ich mir da jetzt nicht jeden Tag Gedanken drüber. Und das fand ich eigentlich schön, der Ansatz, dass man durch dieses Interaktive vieles so durchschauen konnte, was man sich sonst aber eigentlich gar nicht von alleine, wäre man gar nicht drauf gekommen. Das sind aber, ich würde sagen, das ist beides irgendwie drin. Also sowohl das, was du jetzt gerade meintest, als auch so Erklärung von grundlegenden Funktionen des Kapitalismus. Also das, keine Ahnung, ne? Ja, dass man doch, irgendwie, das dass der Markt irgendwie das Geld sozusagen wieder in die Produktion gibt und ne, dass es da so diese Kreisläufe gibt und so weiter. Das waren ja alles so, sagen wir mal, grundlegende, vielleicht auch marxistische, ich weiß nicht, ich bin nur Hobby-Marxist, Funktionen oder Wirkweisen des Kapitalismus. Aber darüber hinaus, vielleicht können wir einfach mal ein paar Sachen beschreiben. Mhm. Eine Sache, die haben Matthias und ich ausprobiert, war diese Waage, die fand ich ganz gut. Ja, das war cool. Also, habt ihr wieder was ohne mich ausprobiert? Du standst daneben. Du hättest ja überhaupt nicht daneben können. Bin ich es wieder schuld oder was? Rädchen. Nee, also ich meine, wir können. Also ihr wart an der Waage. Ihr müsst euch vorstellen, so eine riesige Waage, wo zwei Waagschalen sind. Und die eine Waagschale, also die Waage war sozusagen in der einen Richtung hohe Löhne. Oder? Also genau, es ging darum, wie kommt Lohn zustande, hoher, niedriger Lohn? Genau. Und welche Möglichkeiten haben Arbeitnehmerinnen und auf der anderen Seite irgendwie die Arbeitgeber auf diesen Lohn einzuwirken? Genau. Und ihr müsst euch vorstellen, die eine Seite war eben Arbeitgebermöglichkeiten und die andere Seite war Arbeitnehmermöglichkeiten. Da hatten die so Dosen vorbereitet, die unterschiedlich schwer waren. Das fand ich auch sehr tricky gemacht. Das war lustig, ja. Und auf den Dosen. Da war Sand drin, ne? Oder so. Ja, irgendwas. Ja. Und da stand was drauf, zum Beispiel. Ich war der Arbeitgeber auf der Arbeitgeberseite. Echt? Und naja, bei diesem Spiel. Du warst der Arbeitnehmer? Ich hatte jetzt eher gedacht, das wäre andersrum. Ich bin der kleine Mann hier. Na gut, okay, jetzt klar. Und da habe ich zum Beispiel hatte ich die Möglichkeit Diskriminierung. Also irgendwie, das war ist meine Möglichkeit, den Lohn zu drücken irgendwie, dass die Frauen irgendwie weniger Geld kriegen oder so. Ja, und ich hatte dann sowas wie, was heißt ich kann einen Betriebsrat gründen zum genau. Beispiel. Genau, oder ich hatte auch Arbeitnehmer entlassen zum Beispiel oder was hatte ich noch? Ja, alles Mögliche. Alles Mögliche. Und ich hatte irgendwie Sabotage. Streik, Sabotage, genau. alles Mögliche. Und da merkt man schon dran, wir standen erst vor dieser Waage und diese beiden, diese Döschen mit dem Sand, die waren da schon drauf verteilt. Mhm. Und man steht dann halt davor und guckt so. Und dann haben wir aber irgendwann angefangen, wirklich diese Dosen mal runterzunehmen und die so nacheinander so draufzustellen, wieder abwechselnd. Und da merkt man schon, dieses ganze Museum funktioniert wirklich nur, wenn du die Dinge wirklich spielst. Also nur davor zu stehen und zu lesen und zu gucken. Und ja, das ist Spielemuseum. Du musst wirklich machen. Ja. Und beim Machen merkst du plötzlich so, wie diese Waage immer so in eine oder die andere Richtung. Ich habe dann auch angefangen zu, das heißt, weiß nicht, ob du es gemerkt hast, ich habe gepokert. Ich habe mir dann die schwersten Dosen, die ich hatte, für den Schluss aufgehoben, damit ich die dann draufstellen kann. Du Fuchs. Ja, da merkt man schon, ich gründe direkt morgen 5 Gewerkschaften. So. Nee, aber das war schon sehr interessant, wie wenig zum Beispiel es ausmacht, wenn man ich hatte mit dem Mitarbeiter, mit den Kollegen reden. Genau, das macht überhaupt nichts aus. Sich irgendwie abzustimmen. Ja, kannst du schon machen, aber bringt halt nichts. Ja. So, Sabotage hingegen, voll super. Macht das auf jeden Fall. Ich habe noch eins, das fand ich super. Ich könnte auch klauen vom Arbeitgeber. Ja. Zum Beispiel Klopapier. Ne? Ja. Was? Und da hat das viel ausgemacht. Ja. Das klingt irgendwie strange. Aber gut, ihr hattet euren Spaß. Also das war eine tolle Sache. Und was ich auch noch richtig gut finde, das haben wir zu dritt gemacht übrigens, das war dieser Weg des Privilegierten. Das oder der Privilegierten. Hast du das, weißt du das noch? Ja, ja, das weiß ich noch. Ihr müsst euch vorstellen, da war so eine Wand mit so, sagen wir mal, 10 runden Kreisen und die konnte man so abgehen, wie so ein Weg. Und dann hatte man... Da gab es so ein Magnet irgendwie. Genau, und dann konnte man den Magnet dann immer ein Feld weitersetzen, wie bei so einem Spiel. Ja. Eben, Spiel. Das ist eigentlich echt das richtige Wort für diese ganzen Stationen. Es waren alles Spiele. Man spielt die ganze Zeit. Und dann hattest du Fragen, also es waren so Fragenkärtchen, die hatte der Jörg vorgelesen. Und das bin ich. Wenn man die Frage mit Ja beantworten konnte, dann durfte man ein Feld weiterziehen. Wenn man die Frage mit Nein beantworten musste, dann musste man stehen bleiben. Und das waren solche Fragen wie? Ja, keine Ahnung. Hast du Altersvorsorge? Hast du Wohneigentum? Hast du dich Abitur? Hast du deine Hautfarbe mal diskriminiert? Bist du mal diskriminiert worden aufgrund von Hautfarbe? Oder Geschlecht. Geschlecht und sowas alles. Und wir sind ziemlich weit gekommen, aber wir sind auch nicht bis zum Ende gekommen. Doch, ja, nee, wir beide nicht. Martha, wir beide nicht. Aber der Matthias, der hat auch ein Instagram-Profil. Das fällt mir heute irgendwie auf. Ja. Der ist so echt der totale Saubermann mittlerweile. Ne? Irgendwie, der ist die ganze Zeit influencermäßig unterwegs und ist irgendwie der total korrekte Arbeitnehmer, der da irgendwie strategisch seine Sachen irgendwie plant und dann kommt er auch am weitesten immer. Nein, aber bei dem Weg hat das finde ich so wichtig. Das hatte ich nämlich auch mal, dieses Spiel hatte ich auch mal gespielt bei der Frage, in einem ganz anderen Zusammenhang, bei der Frage irgendwie so, wann kommt man ins Museum oder wann kommt man eben an einen guten Job oder sowas. Das kann man eigentlich mit allen Wegen spielen, wo Diskriminierung oder eben einem Stein in den Weg gelegt werden. Und das fand ich aber mit diesem Weg des Privilegierten irgendwie total einleuchtend, irgendwie, wo man echt dachte so, krass, ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass mich das daran hindert, ein Feld weiterzugehen. Was ja auch noch interessant war, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, Matthias, war das die Besucherinnen und Besucher dazu aufgefordert waren, sozusagen da, wo sie dann letztendlich stehen geblieben sind, auf welcher Spielebene, dass sie da so einen kleinen Punkt hinmachen sollten. Also dass sozusagen das auch irgendwie protokolliert wurde, wer bis wohin gekommen ist. Und das war eigentlich also relativ gleich verteilt. So. Nö, das war schon bei so in der Mitte oder im hinteren Drittel, sag ich jetzt mal, waren die meisten Punkte, aber es waren auch viele Punkte ganz am Anfang. Hm. Wo ich echt dachte das ist ja schon. Ja, ja, genau. Also mein einziges Problem ich fand diese Station auch ziemlich cool, wenn man das so durchgeht, aber was mir halt dabei aufgefallen ist, dadurch, dass das Spielfeld ist ja nicht gestaltet, bis auf dass es diese großen schwarzen Punkte sind, auf die man seine kleinen roten Punkte klebt. Und mir ging es dann halt irgendwann so, dass ich dachte, cool, ich will bis ans Ende kommen. Ich möchte ganz oben stehen bei diesem Spielfeld. Achso, du hast einfach mal Ja und Ja gesagt, oder was? Nee, aber es war, also eigentlich, was man eigentlich haben will, ist ja, dass man reflektiert irgendwie, oh krass, ich bin total, also es gibt Leute, die werden total diskriminiert oder haben Probleme und gleichzeitig, oh, ich habe hier voll die auserwählte Position irgendwie, das sollte man sich bewusst machen. Ja, aber das wurde mir schon klar. Ich dachte im Moment so, cool, ich bin ganz oben, ja, voll cool. Ja, du vielleicht. Also ich weiß gar nicht, ob man da noch irgendwas hätte machen müssen, irgendwie das nochmal irgendwie einteilen oder sozusagen so, hey, hier, mach dir mal bewusst, die Leute schaffen es nie nach da und da. Und so. Keine Ahnung, ging mir irgendwie so beim Spielen. Ja. Nee, ich fand schon aber einleuchtend, dass man bei jeder Frage, die man mit Ja beantworten konnte, eigentlich gedacht hat, ja, stimmt. Es gibt viele Leute, die das mit Nein beantworten, antwortet haben, weil sonst wären die ganzen Punkte da vorne nicht. Genau. Und auch, dass man sich über diese Sachen, die man selbstverständlich mit Ja beantwortet, nie Gedanken macht. Das ist eben das, was ich ganz am Anfang sagte, was das diesen Ort so kostbar macht, dass du dir auf einmal auch mal über deine Privilegien und über das System, in dem du lebst und von dem du auch profitierst, aber Gedanken machst. Was ich halt aber dann wieder ganz spannend finde, ist, wir haben ja vorhin gesagt, es gibt ja quasi nur diese Spielablauf-Informationsebene. So, es gibt ja keine anderen Texte da oder so. Yeah. Und das wäre, irgendwie fände ich jetzt im Nachhinein fast ganz spannend, wenn man dann, also weißt du, man macht dieses Spiel und dann kann man noch irgendwie noch was nachlesen, so wie, was weiß ich, 80% aller Frauen werden wegen ihrer Sexualität in Deutschland übrigens irgendwie angegriffen oder sowas. Weißt du, so, um das nochmal so zu reflektieren, so denken, ah krass, das ist so viel. Mm. Also keine Ahnung, jetzt im Nachhinein fällt mir das so ein, aber als findest du das wirklich wichtig dafür? Also ich fand das irgendwie gerade in seiner, sag mal, in seiner, in seinem Minimalismus, dass man halt nur auf so, keine Ahnung, auf diese Grundstrukturen oder Grundwirkweisen zurückgeworfen ist oder jetzt bei diesem Fragespiel beispielsweise, dass man irgendwie über seine eigene Situation irgendwie nachdenkt, das fand ich schon viel, also das fand ich schon, das hatte das richtige Maß. Also mir hat's, als wir davor standen, hat's mir auch komplett gereicht. Ja. Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, oh, vielleicht könnte man da nochmal, das hätte mich interessiert, aber vielleicht reicht das auch, weil ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich mich vielleicht damit, also wo ich denke, oh, da google ich jetzt mal und guck mal, was da rauskommt. Ja, ich glaube, ein bisschen machen auch die Punkte das dann bewusst, dass es Leute gibt anscheinend, die über das erste Feld gar nicht hinauskommen. Das heißt, sie müssen ja alle anderen Fragen mit Nein beantwortet haben, was ja schon sehr bedrückend ist. Total. Und ein bisschen gab es auch bei anderen Stationen, also zum Beispiel gab es diese versteckte Arbeit. Ja, das war, super, so, das war auch eine super Station. Das war eine schöne Station. Das war so eine Kinderküche, müsst ihr euch vorstellen, von einem bekannten schwedischen Möbelhaus. Und da waren so, ihr kennt ja die Kinderküchen, sind überall so Klappen und so und war ganz viel Geschirr. Und auf vielen Dingen, die in der Kinderküche eben nur da, war, nicht, wo ich geguckt habe. Nur da, hat keine, die war so gut versteckt, die Arbeit bei mir, dass ich die nicht gefunden konnte. Da war sowas wie Kinder pflegen, Kranke pflegen, Freunde treffen, kochen, Wäsche waschen, Haushalt führen. Genau, die Frage, die eigentliche Frage, die dahinter steckte, war einfach, was gibt es eigentlich noch an Arbeit, die jetzt nicht irgendwie diese klassische Lohnarbeit ist, ne? Aber trotzdem auch Arbeit ist. Ja, und da waren ja Informationen dann auch darüber, wie viel, dass diese Arbeit also zum größten Teil von Frauen gemacht wird und dass dadurch auch die Benachteiligung ist mit Rente und so weiter, dass die eben ja dafür nichts bekommen sozusagen. Und das fand ich auch ein ganz tolle, also ich finde das persönlich jetzt eine ganz tolle Station, weil ich immer denke, ja, ich arbeite. Du hast da auch schön dran gespielt. Ich habe da auch ein Foto von dir gemacht. Spiegelei gebaut. Ja, nee, weil ich denke so, ich arbeite und dann gehe ich nach Hause und dann arbeite ich ja eigentlich weiter. Ja. Ich empfinde das jetzt nicht als schlimm, ehrlich gesagt. Und das ist, glaube ich, auch das ist der Knackpunkt, finde ich, weil diese ganzen Arbeiten, diese versteckten Arbeiten, darüber lamentiert man nicht, das ist halt so was Selbstverständliches und so, und das kann man sich auch mal wieder bewusst machen, dass das was ja aber, trotzdem arbeiten. Was aber gesellschaftlich oder auch gesetzlich irgendwie trotzdem unglaublich unterrepräsentiert ist, ne? Also das, keine Ahnung, dass zum Beispiel eine Hausfrau eben halt nicht sozusagen insofern diskriminiert wird, dass halt ihr Lebens, wie sagt man, ihre Lebensleistung. Genau, ihre Lebensleistung halt einfach nicht geht nicht in die Rentenkasse. Respektiert wird. Ja, genau. Ja. Sowas. Ich fand das ganz schön. Ihr müsst wissen, dass das Museum des Kapitalismus auch ganz viele Schülerführungen macht. Und ich glaube, so eine Station ist gerade für so Jugendliche oder so, finde ich auch mal, ich finde auch ganz wichtig, weil es ist so, Arbeit, das ist irgendwie so, ich gehe irgendwie auf den Betrieb und so, aber das ist es eben nicht. Das, was die Eltern machen den ganzen Tag oder die Mütter eben zum größten Teil zu Hause, das ist eben voll die Arbeit und das wird halt überhaupt nicht gewertschätzt, von der Gesellschaft nicht, von der Familie oft auch nicht, also von meiner jetzt schon, ich kann mich da nicht beschweren, aber eben, ich glaube oder ich vermute zum großen Teil der Gesellschaft auch von der Gesellschaft nicht, also nicht nur von irgendwie staatlicher Seite oder so nicht. Und das fand ich schon eine sehr wichtige Station auch. Ich habe mir bei einer Station irgendwie eine Frage gestellt, warum die das so dort zeigen, wie sie es zeigen oder beschreiben. Nämlich, das war ganz am Anfang, da geht es um diese, um die Umwelt und die grüne Erde. Das war diese Station, wo man genau diese Würfel, diesen Würfelturm irgendwie hatte und wo man irgendwie so drehen musste. Und da ging es um die Frage, also naja, so dass das kapitalistische Wirtschaftssystem einfach quasi unsere die Erde und die Umwelt halt einfach reinreitet. Ressourcen irgendwie ausbeutet und so weiter. Ressourcen ausbeutet und so weiter. Und dann, das stand da irgendwie im Text, vielleicht habe ich es aber auch irgendwie, weiß ich nicht, falsch interpretiert, aber irgendwie stand dann da so sinngemäß drin, also weder Wirtschaft noch der Staat ist in der Lage, sozusagen diese Entwicklung irgendwie aufzuhalten, sondern jeder Einzelne muss es für sich selber tun. Also sprich dieses Ding von wegen, wir müssen nur bewusster konsumieren, um quasi halt Strukturen, Prozesse irgendwie zu ändern. Ich habe das anders verstanden. Hast du das anders verstanden? Ja, okay. Also ihr müsst euch vorstellen, es sind drei Würfel, die übereinander gestapelt waren, mit verschiedenen Thesen auf verschiedenen Seiten, mit so Farbcodes versehen. Man konnte die quasi in eine Reihenfolge bringen. Mhm. Und soweit ich das verstanden habe, ist das wirklich so, dass du kannst dir quasi alle Seiten des Würfels anschauen. Das ist ja auch ganz exemplarisch eigentlich, weil die hängen natürlich alle am gleichen Ding dran, aber es sind unterschiedliche Ansätze. Und das eine war eben, was. Das ist jetzt zu abstrakt. Also, du hast, es ist ja ein Würfel und so wie, man sagt ja immer irgendwie die andere Seite der Medaille oder so. Ja. Und so ist es hier mit dem Würfel auch. Ja, ne? Genau. Ja. So hast du verschiedene Ansätze, die eigentlich alle ums gleiche Thema gehen. Mhm. Und ein Ansatz, das hast du ja gerade schon gemeint, ist irgendwie, naja, die Wirtschaft könnte ja was ändern. Beispiel war irgendwie so Bio, Öko, sonst was Siegel, die irgendwo drauf sind, nach dem Motto, ja, kann man schon machen. So, manche, da stand aber auch dabei, manche sagen, das sei quasi eine gute Idee. Mhm. Und dann sagen sie, naja, vielleicht doch nicht, weil wer bezahlt hier Siegel? Naja, die Wirtschaft und so weiter. Dann kommt irgendwie der andere Ansatz mit, und das ist das, was du gerade meintest, der Verbraucher kann es nur, kann es regeln, dadurch, was er einkauft und was er nicht einkauft. Aber dann stand eben auch dabei, das diskriminiert natürlich auch wieder, weil in einem kapitalistischen System nie alle über gleich viel Einkommen verfügen, dementsprechend sich nur unterschiedliche Sachen leisten können. Das kann halt nicht jeder Bio kaufen. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil ich finde, man hat immer diesen, also gerade in der Wirtschaft momentan geht es ja immer darum, dass irgendwer sagt, naja, der Verbraucher muss das auswählen und dann heißt das, nein, das müssen wir irgendwie anders machen. Und das fand ich ganz spannend zu sehen, unterschiedliche Ansätze, ohne dass es dann sagt, wer den richtigen hat. Ich habe das aber in diesem Beschreibungstext, in diesem Hands-on-Beschreibungstext gelesen. Also der eigentlich ja so ein bisschen quasi neutral irgendwie ist, aber okay. Auf dem Würfel habe ich es anders gelesen, tatsächlich. Aber gut. Aber wie ist denn eure Einstellung so dazu? Also dieses Ding so, ich begegne dem seit Jahren auf Schritt und Tritt, so diese Frage, wenn es irgendwie um Umwelt geht, keine Ahnung, oder generell gerechte Gesellschaft oder so, wir steuern, also dieses Ding, wir steuern es über die Konsumgesellschaft, indem wir halt einfach bewusster konsumieren. Was ist da eure Meinung zu? Also ich halte es für Mumpitz. Ich weiß es nicht. Aber ich halte es nicht insofern für Mumpitz, dass wir dann alle in Saus und Braus leben können. Also es bringt ja nichts. Also es bringt nichts zu sagen, genau. Oh, der Einzelne, der kann eh nichts machen. Also fahre ich jedes Wochenende nach Mallorca und so. Das ist, an mir liegt es ja nicht. Das ist halt auch ein, also das, ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, ob das Problem in Anführungsstrichen, ob das am Kapitalismus liegt, ob der Kapitalismus das schuld ist, dass jetzt hier die Erde verbraucht wird. Ja gut, aber du machst ja zum Beispiel auch sowas, dass du, keine Ahnung, in Bio-Supermarkt gehst und, weiß ich nicht, irgendwie zertifizierte Lebensmittel zum Beispiel aber kaufst. Aber ehrlich gesagt. Und das machst du ja auch, weil du dich dazu entschieden hast. Ja, ich habe mich dazu entschieden, aber ehrlich gesagt mache ich das auch erst, seitdem ich arbeite. Ja. Also in meinem Studium bin ich nicht in den Bio-Supermarkt gegangen. Ich habe zwar bei meinen Eltern gegessen, weil die dann eben, die konnten in den Bio-Supermarkt gehen, aber also ich kann niemanden, der nicht Bio-Sachen einkauft, sagen, ey, wieso machst du das nicht? Du bist schuld und irgendwas, überhaupt nicht. Das geht einfach nicht, weil da ist das. Also ich weiß nicht. Ich glaube, der Würfel ist schwierig, weil ich glaube, es gibt nicht nur eine Seite vom Würfel. Ich glaube, man kann nicht eine Seite vom Würfel nur angucken, sondern man muss, wenn man irgendwas ändern oder wenn sich irgendwas ändern sollte, dann muss man an allen vier Seiten des Würfels gleichzeitig arbeiten. Genau, aber der, also mit Würfel ist jetzt wieder diese Medienstation oder diese Hands-on-Station gemeint. Ja, aber im übertragenen Sinne auch. Ja, okay. Ich glaube, so die schwächste Seite von diesem Würfel war die Seite, wo es um die sozusagen die Selbstverpflichtung der Wirtschaft geht. Mhm. Also ein Teil, mit dem man sozusagen Konsumgesellschaft oder generell dieses Konsumgesellschaft ändert, ist irgendwie auf die Selbstverpflichtungen, die selbst auferlegten Zwänge quasi zu setzen, die sie, die Wirtschaft sich selber gibt. So, ne? Also es gibt ja, ich muss da gerade an diese, es gibt momentan so eine Werbekampagne von Rewe, wo sie sagen, irgendwie, ich habe im Kino gesehen, ein Griff entscheidet. Es gibt auch so eine Werbekampagne von irgendeiner Autofirma, die so super nachhaltige Autos die Aussage dahinter ist für mich, wir verkaufen dir jeden Scheiß, aber du musst halt gucken, was du nimmst. Und wir haben heute auf der Arbeit irgendwie das Thema Haltung schon ein paar Mal angesprochen, in anderen Zusammenhängen, wo es eher um so Genderfragen geht. Und das ist da halt auch irgendwie so. Also auf der einen Seite sagt Rewe so, hey, wir wissen Bio und Öko und sonst was, also alles viel besser. Du kannst ja trotzdem von den Scheiß kaufen. Aber so, also da denke ich mir so, dann habt halt eine Haltung und sagt halt, nee, okay, dann kaufen wir halt keinen Mist mehr ein. So, das ist halt, deswegen finde ich diesen Würfel so sprechend. Also, weil da steht auch mal drunter, das und das könnte man machen. Manche sagen, das hilft nicht, aus den Gründen. Und da denkst du ja, genau, naja, irgendwo triffst du immer einen, der sagt, das bringt ja gar nichts, ich brauche ja gar nichts, wir müssen ja gar nicht erst anfangen mit, wenn wir nicht das und das machen. Ja. Und das finde ich halt, das symbolisiert der Würfel wirklich sehr, sehr schön. Ja, stimmt. Was ich thematisch im Museum des Kapitalismus auch noch gut fand, das kennen halt auch viele, es kommt auch mal immer wieder mal vor, ist halt so die Frage, wie sieht Arbeit eigentlich in Zukunft aus oder wie definieren wir eigentlich Arbeit? Wir hatten jetzt gerade dieses Beispiel, wo es überall Arbeit versteckt, in Anführungszeichen, die halt jetzt in dem jetzigen System nicht, also quasi durchs Raster fällt, sag ich mal. Also so die Thematik, dass dass man, jetzt habe ich einen blauen Faden verloren. Versteckte Arbeit. Den blauen Faden. Nee. Versteckte Arbeit. Die Frage der Lohnarbeit. Ja? Also wie werden wir oder wie kann man in einer zukünftigen gerechteren Gesellschaft arbeiten? Ist es dann halt irgendwie die enge Verbindung zwischen Lohn und Arbeiten, die wir jetzt halt einfach haben, diesen Zwang zum Arbeiten, weil man das Geld irgendwie einnehmen muss? Oder ob man halt in Zukunft arbeitet, weil man es für sich tut. So, also ohne Zwang. Ne? Also ja, also lange Rede, kurzer Sinn, also so diese, sagen wir mal, etwas, wie soll man das denn sagen, philosophischeren Themen von Kapitalismuskritik, und die ist ja überall im Museum des Kapitalismus zu spüren, ganz heftig, sind da halt auch überall angesprochen. Können wir vielleicht ein Beispiel, das hat leider nicht so ganz gut funktioniert bei uns, aber nochmal, das war, also damit sind wir nämlich alle eingestiegen eigentlich, als wir da waren. Das war so eine Station, da ging es darum, also das Grundprinzip des Kapitalismus ist immer Wachstum und immer mehr zu kreieren. Ja. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das war eine Station. Stimmt, die funktionierte nicht. Die funktionierte schon, nur von uns noch nicht so gut. Wir waren so doof. Also, was? Da wo man die Murmel rein... Die ging dann schon, es ist auf jeden Fall so, es ist nur einem... Trick. Echt? Ja, klar. Okay. Der Kapitalismus ist ja bestimmt nur ein Trick. Du hast den Kapitalismus noch nicht so gut geschaut. Ich habe den Kapitalismus noch nicht kapiert. Scheiße. Ja. Es ist auf jeden Fall, es ist ein großer Kasten, da steht irgendwie Kapital drauf, glaube ich. Und oben links war eine kleine Öffnung und da konnte man dann eine Murmel, eine Kugel reinschmeißen. Ja. Und die ist dann durch in die Blackbox. Genau, quasi. Lustigerweise auch in einem versteckten Kreislauf, den sieht man von außen ja nicht. Ja. Den konnte man dann so ein bisschen aufschieben hinter so zwei Rollläden, waren dann irgendwie so arbeitende Leute und irgendwie ein Markt und sowas versteckt. Und quasi, wenn man oben eine Kugel reinwirft, dann hört man es auch so klackern, das fand ich irgendwie cool. Und unten kommt dann ganz klein zwei Kugeln plötzlich raus. Also ich gebe ein Stückchen rein und das Doppelte kommt raus. Und das ist dieses, es wird immer mehr und immer mehr und so. Ja, aber das hat ja bei uns nicht funktioniert. Doch, hat funktioniert. Bei mir hat es am Anfang funktioniert und am Ende hat es auch wieder funktioniert. Man musste nur die Kugeln hinten nachfüllen. Man musste nur die Kugeln nachfüllen. Ich bin doch nicht doof. Ich bin doch reingekommen. Nein. Da standst du vor dem Ding, du hast eine eine Murmel reingegeben und dann kam wieder nur ein Muskel raus. Ja, aber da warst du ja noch nicht da. Da hat es schon funktioniert und dann warst du nicht mehr da und hat es wieder funktioniert. Der Kollege musste erst die Murmel noch auffüllen. Ach so, okay. Nee, das war mir schon klar, dass da zwei Murmeln, aber es war halt auch interessant, dass das da nicht funktionierte, als du das ich da war. Ich verändere den Kapitalismus nur aufgrund meiner Anwesenheit. Auf Acht. Genau, aber das ist halt super sprechend. Also das ist so das Grundprinzip eigentlich des Ganzen. Es wird immer mehr und Wachstum und so. Und ich finde, das fand ich wirklich ein schönes Bild. Und da hatte ich auch direkt Lust dran. Mit dem man anfängt, sozusagen, ja. Also was ich das Schöne an diesen ganzen Spielen fand, ist, dass ich das Gefühl zumindest hatte, es war nicht so wahnsinnig mit dem Zeigefinger. Es war nicht so super plakativ und ich prangere das an oder so überhaupt. Mhm. Also das fand ich gar nicht so. Ich fand eher so eine Annäherung oder dieses Spielerische war eher so, dass man selber sich so ertappt fühlte bei einigem und selber so dachte so, ja, das ist schon krass, dieses System, in dem ich lebe. Oder ja, könnte man dann überhaupt was anderes machen? Also das habe ich mich auch noch gefragt, das ist vielleicht ein anderes Thema noch. Meint ihr, es gab, außer dieser Würfel da jetzt, meint ihr, es gab noch andere Stationen, wo so andere Lösungen, Alternativlösungen besonders vorgeschlagen wurden? Genau, das ist das große Ding. Das weiß ich nämlich nicht. Ja, das fiel mir auch irgendwie auf. Also es gab so eine Station, ich kriege sie nicht mal so ganz zusammen. Da standen wir beide, Matthias, du und ich, irgendwie vor. Und da konnte man so eingesägte oder so runde Rädchen drehen. Drehen, sondern man konnte so runde, ausgesägte Schilder umdrehen irgendwie und da ging es sozusagen. Genau. Du standst, glaube ich, auf der. Es ist eine Holzwand mit zwei Seiten, einer steht auf der einen, einer auf der anderen und in der Mitte sind wie so. Ja, eben so Holzscheiben, die eingelassen sind, da konnte man die Wand quasi drehen. Genau, und da ging es ja irgendwie so um die Frage, ne? Also zum Beispiel irgendwie der Arbeit, dass es halt irgendwie diese Zwangslohnarbeit gibt und auf der anderen Seite stand dann irgendwie die sozusagen die, ja, ich sag es mal doof, freiwillige Arbeit oder die selbst. Ja, nicht an Lohn gebunden. Nicht an Lohn gebundene Arbeit und also, ne, so, wieder auch so dieses zwei Seiten der Medaille-Prinzip. Und da wurde so ein bisschen, so eine Art von, weiß ich nicht, Utopie oder so entwickelt, wie eine gerechtere, andere, nicht kapitalistische Gesellschaft aussehen könnte. Aber das war halt nur an dieser einen Station, jedenfalls habe ich das so wahrgenommen. Und darüber hinaus ging es eigentlich eher um so Analyse. Ne? Mhm. Analyse, aber mit einem kritischen Blick da drauf. Es war jetzt nicht so total neutral alles und so, sondern es war schon irgendwie klar, wenn man reinging, so steht der Marx auf dem Tisch und. Finde ich ganz lustig, weil ich habe vorher mit so ein paar Leuten gesprochen und dann manche so, hey, ich war schon da, auch ist ganz nett und andere. Naja, das ist ja so ein linker Schuppen, so nach dem Motto. Echt? Naja, die haben natürlich eine Botschaft und so. Aber was ich halt lustig finde, ist, dass es halt nicht dieses, also so Begriffe wie Klasse oder sowas, weißt du, Arbeiterschaft, wird total vermieden. Ja, halt Produktionsmittel, irgendwie. Ich meine, das kommt vielleicht hier und da mal. Ein bisschen, aber es ist nicht dieses so, hier, lest das Kapital. Genau. Braucht ihr die Station hier gar nicht spielen. So, genau. Ja. Das ist überhaupt nicht, sondern es ist mehr so, spiel mal die Dinger und denk mal nach. Ja. So, das finde ich ganz gut. Ja, oder auch einfach nur sowas wie dieses Ding, diese Türmchen bauen. Mir fiel jetzt einfach nur gerade so dieses, das war wirklich so das Einfachste, so dieses, man hat irgendwie so einen Kasten, also so eine Medienstation wieder und in dem Kasten drin sieht man, da ist halt so ein Einkaufskorb irgendwie mit ganz vielen Produkten und davor, vor diesem Einkaufskorb, ist wie quasi wie eine Vitrine, nur ist kein Glas drin, sondern so ein Gitter. Und was muss man machen? Man muss sozusagen an dem Kasten halt so eine Kurbel drehen irgendwie und man muss halt Arbeit investieren, ja. Und dann geht halt das Gitter hoch, um an diese Produkte zu kommen. Ne? Irgendwie eigentlich so total doof und einfach, aber halt auch so bestechend. Aber irgendwie. Was ich so krass fand, ich sag jetzt immer zu euch, ich gehe wieder kurbeln. Aber was ich so schön fand in dieser Kurbelstation war, wenn du dann aufhörst zu kurbeln, dann leiert es wieder. Ja, genau. So dann geht der Vorhang runter. Und dann hast du die Hand so auf den Einkaufskorb. Hand abgehackt. Ja, das fand ich sehr sprechend irgendwie. Ja. Das fand ich gut. Ja, so ist das. Sobald du das System verlässt, schnappt die Falle zu und du kommst nicht mehr raus aus deinem Loch. Und ich meine, jetzt haben wir, keine Ahnung, nur einen Bruchteil von den ganzen Medienstationen oder Hands-on-Stationen da irgendwie beschrieben, die alle unterschiedlichste Ausprägung des Kapitalismus irgendwie auf eine, jetzt bin ich eigentlich schon beim Fazit, beschreiben. Was ich halt zum Beispiel auch cool fand, war diese Diskriminierungskiste da. Das findest du gut. Nein, das fand ich als genau. Die Diskriminierung ist gut. Diskriminierung finde ich eigentlich per se nichts Schlechtes. Ich als weißer alter Mann. Genau. Und da könnte man jetzt noch. Da könnte auch so weißer alter Mannismus als Diskriminierung stehen. Das ist irgendwie positive Diskriminierung. Ist. Genau. Da könnte man jetzt noch irgendwie zwei weitere Stunden mit füllen, was es da noch für Hands-on-Stationen gab. Aber ja, wir können ja gerne mal zum Fazit kommen. So, fühlt ihr euch schon fazitbereit oder wollt ihr noch ein paar Anekdötchen? Jetzt gibt es noch irgendwie einen Werbeblock? Werbeblock? Nee, den können wir auch. Ich kann noch einen Werbeblock machen für das Museum des Kapitalismus, weil wir haben wirklich sehr nett mit dem einen Kollegen gesprochen, der da vor Ort war und der ganz entspannt uns da auch betreut hat und der sich auch bemüht hat, die Station da irgendwie zum Laufen zu kriegen teilweise. Ja. Und der hat aber auch gemeint. Ein paar liefen nicht. Ja, aber auch gemeint, so viele von denen, die da gearbeitet haben, waren irgendwie Studenten und die versuchen das und sind es jetzt halt nicht mehr, sondern am Arbeiten und Familie ist da teilweise und die suchen händeringend Leute. Yes. Die auch irgendwie unterstützen können, die vielleicht auch mal eine Schicht da abends übernehmen. Ich meine, es gibt kein Geld, aber ich meine, er saß auch ganz entspannt dann irgendwie da rum und hat irgendwie auf einem Laptop irgendwas gemacht und hat halt geguckt, dass die Leute den Laden nicht demolieren. Insofern, also ich glaube, die Freundlichkeit, genau, wenn der Monopoly man da einfällt, dementsprechend, ich glaube, die freuen sich, wenn ihr mal vorbeischaut auf deren Website und einfach mal guckt, ob ihr vielleicht, habt ihr auch irgendwie Bock, die zu unterstützen. Ja, genau, mach das doch einfach mal. Also es ist wirklich ein, ja, lass uns mal zum Fazit kommen. Oder? Ja, sprich. Genau. Ich alter weißer Mann. Alter weißer Mann. Also. Tuberkulose schlägt zu. Ja, es ist dieser Schnupfen, Corona. Der gerade die ganze Zeit, ja, genau. Ich fand's da richtig super gut. Ich kann da gar nichts Schlechtes zu sagen, eigentlich. Also bis auf das eine, was ich vorhin meinte mit diesem, mit dieser grünen Welt, nee. Man? Egal. Auf also jeden Fall, ich fand. Der Ökowürfel. Der Ökowürfel, genau. Weiß ich nicht, für diese Art der Institution, beziehungsweise des Vereins oder diese freiwilligen Zusammenkunft von Leuten, irgendwie finde ich, ziehe ich echt meinen Hut, dass die irgendwie so was aufgezogen haben und dass sie das irgendwie über Jahre hinweg irgendwie am Leben erhalten haben und jetzt da so einen permanenten Platz gefunden haben. Das schon mal allein. Und darüber hinaus irgendwie auch, auch wenn es einfach nur ein kleiner Ort ist, fand ich, ist das auch so ein Ort, wo es, was ich gerade auch schon tausendmal meinte, irgendwie man kriegt halt so grundlegende Funktionsweisen des Kapitalismus irgendwie vermittelt, aber auf so eine total einfache Art und Weise, dass selbst ich das kapiere, ohne irgendwie in so Fremdwörterwüsten irgendwie reingeführt zu werden. Und es ist gerade so dieses Spielerische, was mich irgendwie total, was mich total mitgenommen hat, also oder eingeladen hat, irgendwie darüber nachzudenken und auch über mich selber irgendwie in diesem System irgendwie zu verorten. Deswegen finde ich, Museum des Kapitalismus ist zwar kein Museum, aber es ist ein wahnsinnig guter Ort, um sich mit diesem Wirtschafts- und Gesellschaftssystem auseinanderzusetzen, ohne da irgendwie gleich Marx gelesen haben zu müssen. Also ich würde, ich komme gleich zu meinem Fazit, ich würde es nochmal ganz kurz aufgreifen mit dem, weil du gesagt hast, es ist kein Museum. Ich finde es total schwierig, sowas zu sagen einfach, weil es sollte auch Orte geben, wo so etwas ausgestellt wird und auch museal ausgestellt wird, was abstrakt ist und was Gedanken sind oder was man eben nicht als Objekt irgendwo hat. Natürlich können die auch einen Goldbarren da ausstellen oder was auch immer, was irgendwie steht für den Kapitalismus, aber das finde ich irgendwie dann an den Haaren herbeigezogen. Also ich finde es schon insofern eine super Bezeichnung für diesen Ort, weil es so alles ist. Es ist eine Ausstellung, aber es ist auch gleichzeitig ein Lernort. Es ist ein Ort, mit dem man indem man ein System bewahrt, also indem man ein System erklärt und dadurch auch ausstellt, also dadurch auch, weißt du, museal ausstellt. Und das finde ich gar nicht so schlecht. Ja, man muss sich jetzt nicht an diesem Begriff Museum irgendwie aufhängen. Also ist eigentlich vollkommen egal. Ich würde gar nicht sagen, dass es kein Museum ist. Es ist ein Museum. Ja, nee, wir sagen jetzt mal, es ist ein Museum. Komm. Und ich fand es natürlich total toll. Für mich war das super kurzweilig. Es waren toll geschriebene Texte. Ich hatte da überhaupt keinen Hänger oder so, wie sonst oft. Wenn ich in Museen unterwegs bin, nee. Und ich fand diese Spielestationen sehr durchdacht, sehr gut. Es war auch okay, dass nicht alles funktioniert hat, weil man musste auch jetzt nicht alles machen. Also wir haben genug da gemacht und auch vor dem Hintergrund, dass es alles ehrenamtliche Kräfte da sind. Da funktioniert in vielen Museen, wo eigentlich ein ganzer Stab an Leute das wieder funktionstüchtig machen sollte, viel weniger. Ich habe mich sehr gut mit diesem Thema mal beschäftigt und habe sehr viel Input und bin da wirklich sehr inspiriert worden. Und es ist auch irgendwie ein schöner Ort, um mal zu reflektieren und um mal auch mit seinen, irgendwie mit Leuten auch hinzugehen, diese Spiele zu machen. Das ist eben das, geht ruhig mit Leuten dahin, weil dann viele Spiele kann man so zu zweit oder zu dritt machen und dadurch kommt man ins Gespräch und es ist sehr bereichernd. Wir haben da auch viel gespielt. Darf ich kurz in meinem Fazit noch etwas, einen kleinen Appendix anbringen? Also wenn ich noch etwas Schlechtes übers Museum, wenn ich noch eine kleine Kritik äußern dürfte, ist vielleicht genau das, wo wir auch schon drüber gesprochen hatten. Also vielleicht kann man in einer zukünftigen Entwicklung oder vielleicht auch nochmal mit einer zusätzlichen Hands-on-Station oder so oder Medienstationen oder wie auch immer geartete Stationen tatsächlich nochmal vielleicht auch sowas Utopisches oder so da reinbringen. Also irgendwie so eine Ahnung davon geben, wohin es gehen kann. Ich finde halt, es ist halt einfach viel irgendwie Analyse sozusagen in diesem Museum drin, so ein Entwurf über das, wie es sein könnte, wäre halt auch super interessant. Könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr mal stärker machen, wenn es da irgendwie Mittel und Wege in der Zukunft geben könnte. Ja. Also ich fand's, ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß. Wir waren eine knappe Stunde ungefähr drin, muss man sagen. Also da waren wir ganz gut beschäftigt. Wir haben ja letztes Mal schon diese komische ICOM-Definition, Museum und was ist da irgendwie neu und was kann es sein? Und da kommt ja in dem neuen Vorschlag ist ja auch sowas wie Democratizing Spaces und sowas drin und das geht schon so ein bisschen in die Richtung, finde ich. Also irgendwie, die einem auch so ein bisschen mal reflektieren über das eigene Gesellschafts- und Wirtschaftssystem irgendwie anregen. Deswegen hat das da irgendwie schon was. Es ist auch irgendwie so, auch dieses Thema dritter Ort, was ja auch immer aufkommt. Ich meine, es war kostenlos. Wir waren da drin, konnten uns da aufhalten. Wir konnten mit den Leuten irgendwie reden. Das war total nett. Und ich ziehe auch meinen, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich mache das gerade, ich ziehe meinen goldenen Monopoly-Zylinder auch, weil ich halt finde, also es ist halt krass, dass die das Ding so regelmäßig irgendwie offen haben. Das finde ich halt irgendwie krass. Und toll finde ich auch, dass man überhaupt, also so ein Thema so ausstellen kann, Martha, du hast es vorhin schon gesagt, ohne dass man das so typisch museal irgendwie macht, da muss nicht irgendwie der Bart von Karl Marx ausgestellt werden, ja, damit ich irgendwie über den Kapitalismus sprechen kann. Das kann ich eben auch ganz anders machen. Und dementsprechend finde ich das gut und geht dahin. Und an dieser Stelle mein gesonderter, kostenloser Museum-Bug-Consulting-Rat an das Museum des Kapitalismus. Bitte auf eurer Webseite ganz oben, ganz, ganz oben schreiben, hier ist das Museum, dann haben wir offen. Und übrigens, es kostet nichts, weil man findet so viele Informationen über diesen Verein und alle möglichen Krempel auf der Webseite. Ja. Aber das, was behaupte ich mal 99% der Leute interessiert, ist, wann habt ihr offen? Und kostet mich das was? Und das findet man ganz, ganz, ganz, ganz unten. Ganz als allerletzte auf der Website ist das. Und da muss man so viel rumscrollen. Und, ja. Ich habe, wenn man bei Google schaut, gibt es ein paar Bewertungen von Leuten, die sagen, ich stand davor, es war zu, es war Dienstagmittag, was soll das? So, und das kann man umgehen, weil ich finde, da müssen noch mehr Leute hingehen. So ist der Matthias Marte, ne? Der hat immer so ganz praktische Tipps für die Museen und so. Wenn wir den nicht hätten, dann wäre schon längst unser ganzes Consulting-Plan Bach runtergegangen. Wir sind auch so total unkapitalistisch, ne? Oder? Ja. Mit unserem Consulting. Wir müssen mal anfangen, jetzt langsam mal irgendwie diesen Podcast hier mit zu monetarisieren, ja, und ein bisschen Werbung zu, ja, schalten. Stimmt. Und mal irgendwie, also so kann das nicht weitergehen. Ich will auch irgendwann anfangen, davon leben zu wollen, hier vom Museum Bug Podcast. Also so geht's nicht weiter. Nee. Also. Ich lasse mir meinen Marx-Bart schon wachsen. Ja. Nee, jetzt mal. Achso, der muss mir ab. Mühe, aber. Der muss ja ab dann eigentlich. Der muss ab. Der muss so ein Zwirbel-Dings. Stimmt, du brauchst so einen Unternehmer, ja, zu. Ihr habt ja schon einen schönen Unternehmer gespielt. Das kannst du vielleicht im Newsletter erwähnen. Ja. Unternehmer. Ja, der neue Newsletter. Der Newsletter, wo fängt man denn auf? Nett. Der neue Newsletter. Lasst euch diesen Begriff mal auf der Zunge zergehen. Newsletter. Das sind die Franzosen. Newsletter. Genau, museumbug.net/newsletter, da kann man sich für eintragen. Aber es gibt auch noch andere Mittel und Wege, sich mit uns zu befassen bzw. zu kommunizieren. Das ist einmal auf unserer Webseite museumbug.net, da kann man Kommentare hinterlassen oder uns eine Mail über die Kontaktseite schreiben. Und es gibt noch unsere Dependance auf Twitter. Twitter, das ist museumbugcast heißen wir da, und da schreiben wir auch mal, was wir so machen und kommentieren ungefragt Dinge, die ihr so sagt. Genau. Und wenn ihr uns quasi im ganz fast unkapitalistischen Sinne, weil es ist sehr, sehr wenig Arbeit und kostet auch nichts, dann könnt ihr uns nämlich bei iTunes mal eine Bewertung da lassen. Da haben wir nämlich gerade 8. Und ich finde... Was, wir haben schon 8 Bewertungen? 8 Bewertungen. Und ich finde, unser Anspruch sollte immer sein, wir brauchen so viele Bewertungen wie Folgen. Kann das heißt, es fehlen noch 4. Das heißt, setzt euch gefälligst mal hin, sonst kommt der Jörg vorbei. Kann man das irgendwie... Das wollt ihr nicht. Kriegen wir da eigentlich Geld von iTunes, wenn wir so viele Bewertungen... Nee, oder wie läuft das eigentlich? Wie ist da eigentlich das System? Oh, wir sind so voll im System drin, ne? Du denkst schon wieder an Geld. Ja, Geld. Ich meine, ich bin ja reich. Ich habe ja genug Geld, aber man kann ja nie genug davon haben. Ne? Von diesen kleinen... Hast du das gelernt? Dass du nie genug von Geld haben, genau, kannst, ja? Das ist sozusagen das Fazit. Diese kleinen bedruckten Papierscheinchen. Das ist einfach das Schönste von der Welt. Ne? Nee, ich möchte so Taler haben. Mit Tag bei Tag. Donald Trump von Neukölln. Donald Duck von Neukölln. Genau. Ja, dann wären wir mehr oder weniger auch ziemlich am... Nicht der Dagobert. Das ist der Donald, ja. Der Donald Duck. Jetzt bin ich bin schon so vieles. Ich hatte ja die ganze Zeit die Melodie von Darkwing Duck heute im Kopf. Was? Ja, 2-1, Risiko. Aber gut, da seid ihr zu alt für. Wollen wir mal Monopoly spielen eigentlich? Ich habe Anti-Monopoly zu Hause. Ich habe Star Wars Monopoly. Ach Gott. Okay, das sticht alles. Das ist aber cool. Da kannst du nämlich das. Ich hatte das mal auf dem PC. Echt? Na, da spielst du nämlich Rebellen gegen Imperium. Das ist doch alles totale das Quatsch. Cool. Das Beste, was ich je gehört habe. Es gibt übrigens vom Panzermuseum in Munster gibt's auch Monopoly. Ja, ist so. Das kann immer verlosen. Weihnachten vielleicht. Ja, genau. Ja, Monopoly. Vielleicht können wir mal Monopoly spielen. Das ist das Fazit. spielt mehr Monopoly. Ja, genau. Star Wars oder Panzer, alles egal. Alles klar, liebe Leute, dann war das der, war das mal, das ist der 12., ne? 12. jetzt, ne? Der 12. Museum-Bug, 12. Museum-Bug-Episode. Wir sind schon total stolz, dass wir so alt geworden sind und schon so viele tolle Museen besuchen konnten. Was gibt's denn da zu lachen? Ich dachte, eine Panzer-Monopoly. Wer hat sich das ausgedacht? Das Panzermuseum. genau. Was kaufst du da? Kaufst du da irgendwie Frontlinien oder was? Nordfront, Ost. Gott. Das ist ja furchtbar. Kauf das nicht. Da fahren wir auch, liebes Panzermuseum, wenn du diese Nachricht hörst, dann lad uns doch auch mal ganz gerne ein. Wir kommen sehr gerne zu dir und setzen uns mal ein bisschen in die Panzer und schicken uns mal eine Feldpost, da kommen wir vorbei. Komm da auch gerne uns gerne mal vorbei. Ja. Genau, so, jetzt ist aber Schluss, Leute. Das war nämlich der 12. Museum-Bug mit Martha. Mir. Achso. Ja. mit mir, Martha. Mit mir, Matthias. Und mit dir, Jörg. Genau. Leute, macht's gut und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss. Ciao.